geschrieben steht, im Anfang war das Wort. Hier stock ich schon, wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen. Ich muss es anders übersetzen. Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin, geschrieben steht, im Anfang war der Sinn. Bedenke wohl die erste Zeile, dass deine Feder sich nicht übereile. Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? Es sollte stehen, im Anfang war die Kraft. Doch auch indem ich dieses niederschreibe, schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist, auf einmal sehe ich Rat und schreibe getrost, im Anfang war die Tat. Soll ich mit dir das Zimmer teilen, Pudel, so lass das heulen, so lass das bellen. Solch einen störenden Gesellen mag ich nicht in der Nähe leiden. Einer von uns beiden muss die Zelle meiden. Ungern. Ungern? Ungern heb ich das Gastrecht auf. Die Tür ist offen, hast freien Lauf. Aber was muss ich sehen? Kann das natürlich geschehen? Ist es Schatten? Ist es Wirklichkeit? Wie wird mein Pudel lang und breit? Es hebt sich mit Gewalt. Das ist nicht eines Hundes Gestalt, welch ein Gespenst bracht ich ins Haus. Schon sieht es wie ein Nilpferd aus, mit feurigen Augen, schrecklichem Gebiss. Oh, du bist mir gewiss, für solche halbe Höllenbrut ist Salomones Schlüssel gut. Erst zu begegnen mit dem Tiere brauche ich den Spruch der Viere. Salamander soll glühen und Undine sich winden, Silphe verschwinden, Kobold sich mühen. Wer sie nicht kennte, die Elemente, ihre Kraft und Eigenschaft, wer kein Meister über die Geister. Verschwind in Flammen, Salamander, rauschend fließe zusammen und dehne, leucht in Meteoren, schöne Silphe, bring häusliche Hilfe. Inkubus, Inkubus, tritt hervor und mache den Schluss. Keines der Viere steckt in diesem Tiere. Es liegt ganz ruhig und grinst mich an. Ich hab ihm doch nicht wehgetan? Du sollst mich hören, stärker beschwören. Bist du Geselle, ein Flüchtling der Hölle? So sieh dies Zeichen, dem sie sich beugen, die schwarzen Scharen. Schon schwillt es auf mit borstigen Haaren. Verworfenes Wesen, kannst du ihn lesen? Den nie entsprossenen, unausgesprochenen, durch alle Himmel gegossenen, freventlich durchstochenen? Hinter den Ofen gebannt, schwillt es wie ein Elefant, den ganzen Raum füllt es an. Es wird zum Nebel zerfließen, steige nicht zur Decke, lege dich zu des Meisters Füßen. Du siehst, dass ich nicht vergebens drohe. Ich versenge dich mit heiliger Lohe. Erwarte nicht das dreimal glühende Licht, erwarte nicht die stärkste von meinen Künsten. Wozu der Lärm? Was steht dem Herrn zu Diensten? Das also war des Pudels Kern, ein fahrender Scholast. Der Kasumus macht mich lachen. Ich salutiere dem gelehrten Herrn. Ihr habt mich weidendlich schwitzen machen. Ja, willkommen bei mir, dem literarischen Podcast. Wir haben gedacht, eigentlich wollten wir René von Nerdcore heute dabei haben, aber René scheint zu schlafen oder sich um seinen Server zu kümmern, der anscheinend auch nicht erreichbar ist. Und da haben wir gedacht, so eine runde Faust wäre ganz, ganz schön am Anfang. Ist ja auch irgendwie eine kleine Hommage an den Faust hoch 3, an den Niklas. Okay. Okay, okay. Ich bin ja... wie du weißt, nicht so der Podcast-Hörer. Nee, gibt's ja auch. Podcast gibt's ja eigentlich gar nicht. Podcasts sind wie Bielefeld. Ach so, Livecast? Nee, was ist es denn? Nee, also wenn ich sage, Podcast gibt's nicht, dann zitiere ich den Super-Admin. Der sagt nämlich immer, Podcast gibt's gar nicht. Ah, okay. Podcast gibt's gar nicht. Ja, uns gibt's dennoch. Wir haben ein neues Logo, das wir alle noch nicht gepostet haben. Oder hattest du es schon in deinem Blog-Rio? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wir haben auch, glaube ich, darf ich den Vorwurf mal so dezent unauffällig machen, wir sind auch noch nicht bei iTunes mit der letzten Sendung. Richtig. Das ist, weil du kein Hip-Hop magst, ne? Ja. Ja. War das so offensichtlich jetzt? Ja, so ein bisschen schon. Scheiße. Tja. Naja, auf jeden Fall haben wir heute eben eine mal wieder geplant, ungeplante Sendung, was unter anderem am Verschwinden unseres Gastes liegt, beziehungsweise am Nicht-Auftauchen unseres Gastes. Vielleicht taucht er ja noch auf. Und wir haben aber dennoch einige Themen so auf die Schnelle zusammengesucht. Und das ist nicht nur Faust, sondern Bio, was haben wir heute? Wir haben ja erstmal die Kernfrage, die wir uns heute stellen. Das ist ja auch Mhm. eigentlich der Stern, unter dem das heutige steht. Und Ja. zwar, bist du Besitzer oder Eigentümer des Einhorns? Ja. Ich denke, wir können da gleich einsteigen, oder? Eigentlich sollten wir da dringend einsteigen. Ja, du meinst ja irgendwie, dass unsere vielen Hörer das brennend interessieren würde, aber ich bezweifle ja immer, dass wir wirklich tatsächlich so viele Hörer haben. Naja, also dieses grauenhafte Feedback, was mich da ereilt hat, ist ja, dass also der Vorwurf der Hörer und Hörerinnen steht eben im Raum, dass du dich des Einhorns nicht vernünftig angeeignet hättest. Ja, aber das ist ja ein Wesen, das einen eigenen Willen hat. Aber es geht ja nicht um das Wesen des eigenen Willens, es geht ja darum, dass es irgendjemand gerade fehlt. Nein, nein, nein, nein, nein. Ich hab ja Aushänge gemacht und habe da, das Interessante ist, dass das Einhorn vorher einen Tag bei meiner Nachbarin gewohnt hat. Und die hat auch schon nach einem ursprünglichen Besitzer gesucht. Also nein. Also wir haben uns da echt Mühe gemacht. Und man muss da ja auch aufpassen. Also ein Einhorn, das will ja jeder haben. Aber ihr habt nur Aushänge gemacht. Ja, da wo wir wohnen halt. Also das ist ja auch schon länger her, dass es mir zugelaufen ist. Da war das noch nicht so mit dem Interweb. Okay. Also der Chat befordert. Der Chat fordert gerade Beweise für die Aushänge. Ja, wie gesagt, da war das auch nicht mit dem Internet, also war das auch nicht mit dem Digitalkameras und so, also. Okay. Also, ich kann ja jetzt schlecht irgendwie irgendwelche Fotos herbeizaubern, die vor 10 Jahren waren. Wie lange ist denn das her, dass das Einhorn dir zugelaufen war? Das ist, glaube ich, schon 11 Jahre bei mir. 11 Jahre. Ja, warte mal eine Sekunde. Ja. Was hast du jetzt, hast du in dein Tagebuch geschaut, oder? Nein, ich habe geguckt, wie alt ich vor 11 Jahren war und da war ich halt 18 und dann, das stimmt so in etwa. Kam das Punkt zu deinem 18. Geburtstag vorbei? Nein, nein, nein, das war so tatsächlich ironischerweise zur Weihnachtszeit. Und ironischerweise zur Weihnachtszeit, da passieren ja immer bei mir sagenhafte, wunderliche Dinge. ja, vor 11 Jahren gab es auch die Kameras und das Internet. Ich sehe es im Chat. Aber ich war da noch nicht so affin und also beziehungsweise ich bin seit 97 im Netz, aber ich habe da eben ganz andere Sachen gemacht. Da kam ich nicht auf die Idee, im Internet wegen einem zugelaufenen Einhorn irgendwelche Seiten zu schalten. Aber just vor 2 Jahren kam ich dann auf die Idee, dem Einhorn eine Seite zu kredenzen. Und das ist eben die Seite des die ihr jetzt kennt, hoffentlich und auch hoffentlich mögt. Und ich kann euch gerne noch mal die erste Version dieser Seite zeigen. Die nicht erschrecken, da geht Musik automatisch an. Ja, so war das damals, vor 2 Jahren in etwa. Da muss ich aber direkt mal auch drauf. Ach so, alles klar. Ja, doch, doch, doch. Das ist die, die manchmal noch kurz, ja, das ist die, die manchmal noch kurz eingeblendet wird, oder? Nee, nee, nee, das ist es nicht. Ach so. Okay. Ich Aber. wurde gerade gefragt, irgendwie, wir machen mal heute ganz offen. Normalerweise haben wir Zuschauerfragen, die ja aufgefordert kommen und jetzt haben wir auch spontane hier drin. Und zwar, was ich vor 11 Jahren im Internet gemacht habe. Also ich habe angefangen 97 mit einer Webseite für ein Jugendheim in meiner Heimat und habe dann ungefähr wirklich vor 11 Jahren, das lass mich nicht lügen, vor 11 Jahren, nee, vor 10 Jahren habe ich ein Webzine gegründet, Nilsson hieß das, mit sehr vielen lieben, netten Leuten, unter anderem mit Katrin, die den wunderbaren Blog iHeart Digital Life macht, auch bekannt als, also sie ist dann unter dem Kürzel IHDL unterwegs, hat auch einen eigenen Podcast, Nerds, glaube ich, heißt der, mit ganz vielen R wie Riot Girls, Nerds. Und ja, mit ihr habe ich damals Nilsson eben gegründet und bis 2006 haben wir da gemeinsam gemacht. Die Seite gibt es tatsächlich immer noch und wird auch fleißig von ehemaligen Kollegen und Leuten, die ich nicht mal mehr kenne, gepflegt. Das war eine Musikwebseite. Okay. Du hast ja gerade, ja, da, okay. Du hast ja gerade gesagt gehabt, dass vor 2 Jahren hast du dem Einhorn eine Seite gewidmet. Aber du hast doch auch, wenn ich das, habe ich das, du hast doch ein Gewinnspiel gemacht gehabt auch, oder? Letztes Jahr war das. Da ist mir mein Einhorn kurzzeitig entlaufen. Ich wollte ein bisschen die Welt kennenlernen und ein bisschen mal wieder freier sein. Es ist ja eigentlich ein Haushorn. Also es ist ja nicht so. Es ist ja sehr scheu. Also auch wenn du mich besuchen kommst, du wirst es kaum zu Gesicht bekommen. Also es ist ja so, dass viele auch überhaupt nicht, würde mir das Ganze ausdenken. Also weil eben die das nie sehen. Und ja, und eben letztes Jahr hat es dann eben gedacht, ich gehe mal durch die Weltgeschichte, hat sich dann auch mit anderen kleinen Einhörnern getroffen. Und da gibt es auch Bildmaterial, da gibt es nämlich tatsächlich auch Fotos von. Okay. Da muss ich mal kurz gucken. Und es war halt eben fleißig im Netz und in der Welt unterwegs. Und hat sich da eben ja so ein bisschen rumgetrieben. Okay, war das auch zur Weihnachtszeit zufällig? Ja, rein zufällig, ja. Okay. Das ist alles ein bisschen, also die Zusammenhänge. Würdest du sagen, dass das Einhorn deine persönliche, wie hieß der mit Vornamen? Vanessa, glaube ich, oder Vanessa Kampusch ist? Was? Also, das weiß ich ganz, ganz stringent von mir weg. Das ist ja auch echt eine Unterstellung, die ekelhafter nicht sein kann. Also, Natascha hieß sie, sagt mir gerade der Chat. nee, das Einhorn ist, ist, das ist ja, also es kann ja machen, was es will, deswegen war es ja auch weg. Ja, okay. Ich war ja nur ein bisschen sauer, dass es eben nicht gesagt hat, dass es mal weg ist. Kann er sprechen? Es kann schreiben. Alter. Mit den Hufen. Also, es kann tippen mit dem Horn. Ja, natürlich, ja, klar. Die Hufe sind ein bisschen bullig dafür. Ja, gerade wo jetzt, ja, okay, so ein iPad wäre dann auch nicht das Richtige dafür, oder? Nee, also ich habe ihm mal so ein Galaxy-Ding irgendwie besorgt und einmal mit den Hufen drauf rumgekratzt. Scheiße. Scheiße. Ich klicke mal eben die Suche nach dem Einhorn. Tag 2. Ja. Ja, das ist natürlich. Das da oben auf der Seite ist ein Foto, oder? Das sind alles Fotos, ja klar. Ja. Krass. Hat das damals schon bei E.T. mitgespielt oder ist das jetzt, weil das Foto ist ja natürlich schon ziemlich. Ja, das ist mag ja, also das kann man sich ja, das merkt man ja auch, wenn man meinen Blog verfolgt, es mag ja sich selbst inszenieren. Also, und da, ja. Aber Also ich. es lebt schon von einem gewissen Widerspruch, also von einem gewissen Absurdum, oder? Inwiefern? Na, es ist auf der einen Seite scheu, aber es mag sich selbst zu inszenieren. Ja, ich glaube, das haben viele, viele so an sich. Ich meine, das ist ja, deswegen jammern ja auch so viele Superstars darüber, dass sie berühmt sind und dann, aber eigentlich wollen sie ja berühmt und in den Mittelpunkt. Okay. Was wäre denn, wenn morgen der Besitzer oder die Besitzerin bei dir anklopfen würde und würde sagen, pass auf, du hast mein Einhorn? Ich glaube, wie gesagt, es ist ein freies Wesen. Und das ist dann die Entscheidung vom Einhorn. Okay, wenn es dann gehen würde, Ja. wie wird dein Tag weitergehen? Da müsste ich wohl ein neues Blog gründen. Das würde dann vermutlich nicht kotzendes Einhorn heißen. Okay. Ja, das ist schon ein starker Tobak. Also, ich weiß jetzt nicht, ob du alle Hörer überzeugt hast. Vielleicht sollte der Chat abstimmen, ob die jetzt überzeugt sind. Das fände ich eigentlich nur fair. Hört mal, wie er stottert, er lügt doch. Ja, die Jule ist einfach immer nur gemein. Ist. Also das mit dem Stottern, ich stotter immer. Jetzt kann natürlich Jule sagen, der lügt ja auch immer. Ich glaube, der Jule geht es auch viel mehr um das kleine Mädchen, was bestimmt total traurig ist. Ja, aber wieso ist denn Jule davon überzeugt, dass das Einhorn vorher Mädchen gehörte? Das ist ja auch irgendwie wieder so genderklassifizierend irgendwie. Einhörner sind für Mädchen. Was soll denn das? Ja, das stimmt. Na, okay. Na, das stimmt. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Also es könnte durchaus auch ein Junge sein oder ein Mann oder eine Frau. Es müssen ja nicht Mädchen sein. Dann halt ein kleiner trauriger Junge, sagt Jule. Ich glaube, Jule will einfach, dass ich ein schlechtes Gewissen habe. Ja, es ist, aber du hast keine Gewissensbisse, oder? Also ist jetzt nicht so, dass du ein schlechtes Gewissen deswegen hast oder dass du dich damit verrückt machst und sagst, okay, Naja, am die. Anfang war es halt komisch, irgendwie, das ist halt immer zugelaufen und also es ist, was heißt zugelaufen? Ich habe es ja nicht gleich aufgenommen. Es stand halt jeden Morgen, damals habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, und es stand jeden Morgen vor der Haustür, wenn ich zur Schule gegangen bin oder wenn ich den Müll rausgebracht habe. Okay, hat es dann da nur gestanden oder? Ja, ich wollte rein. Also ich muss es ja nochmal betonen, die meisten denken ja, das wäre sowas wie ein Pferd. Also, und Einhörner haben mit Pferde eigentlich gar nichts zu tun. Und das ist halt eben so ein bisschen wie eine größere Katze, aber noch nicht so groß wie ein Hund. Und es hat sich dann immer so eben durch die Tür zwängen wollen. Aber also zwängen wollen heißt ja, dass du versucht hast, die Tür dann doch zuzuhalten, oder? Ja, ich wollte es halt nicht reinlassen. Also ich meine, das bedeutet ja auch Verantwortung, wenn man sich jemanden annimmt. Ja, das. Hast du eigentlich einen Garten? Damals ja. Hat es dann da auch gegrast? Grasen Einhörner oder? Nee, die mögen eigentlich nur Kuchen. Ja, okay. Ja, klar. Das ist natürlich. Stimmt. Ist es stubenrein? Es geht halt ganz normal auf Toilette, wie wir auch. Ja, das. Man hört ja so viel davon, aber man hat so selten jemanden, den man da wirklich nach auch fragen kann. Ja. Es geht ja jetzt nicht nur mir so. Ja, ich bin auch sehr verwundert, dass das die Leute so sehr interessiert. Ja, also am meisten war eben der Fakt, dass, aber den haben wir ja jetzt, also ich glaube, wir haben da alle überzeugt. Ich glaube, Jule nicht. Ja, aber Jule unterstellt auch Wir können grundsätzlich das Schlechte. uns einigen darauf, dass wir alle überzeugt haben, außer Jule. Und Wavi Veit sagt auch nö. Ja, aber das ist noch die gewisse Skepsis irgendwie. Aber also du hast mich damit nicht nur überzeugt, sondern du hast mich auch da abgeholt, wo ich halt stand. Das muss man ganz klar sagen. Also ich glaube es dir nicht nur, ich bin fest davon überzeugt, dass du mich nicht anlügst. Ich meine, warum auch? Da hättest du ja nichts von. Ja, ich glaube nicht. Na, das ist ja, das ist ja. Ja. Ja, das finde ich. Aber ich finde gut, dass wir da auch ein bisschen zur Hörerzufriedenheit beigetragen haben. Das könnte eine neue Rubrik werden. Hörerzufriedenheit. Hörerzufriedenheit, ja, stimmt. Ich bekam gerade, ich muss mal ganz kurz unhöflich sein. Natürlich. Ich bekam gerade, glaube ich, etwas und zwar ein Aha, aha, aha. Wie leite ich das denn jetzt weiter? Man hat mich gerade geimessaged und zwar wurde ich vom Traumvampir benachrichtigt. Missing Unicorn. Large female with friendly deposition. Last seen entering Central Park. Revert. Die Plakate kenne ich. Ja, die sind erstmal sind die viel jünger. Okay. Also ich meine, ich habe ja mein Einhorn, wie gesagt, ist es mir vor 10 Jahren zugelaufen. Und nee, ich glaube auch nicht, dass das von New York aus gekommen ist. Also Aber warum nicht? dafür ist was er schreibt, einfach, also das Einhorn schreibt ja eben sehr viele Geschichten und so, und die schreibt er ja auch auf Deutsch. Also, das klingt muttersprachlich. Ja gut, aber beherrschen die, ich meine, die waren ja schon immer, die waren ja auch schon vor der Zeit da, somit beherrschen die ja einiges an Sprachen. Spricht es manchmal Aramäisch oder schreibt es manchmal Aramäisch oder Es ähnliches? ist ja, es ist ja nicht alt. Also, es ist ja nicht so ein Wesen, das dass ewig alt bleibt, also oder älter wird, also. Aber woher weißt du das? Woher weißt du das Alter deines Einhorns? Ich hab's mal aufgeschrieben. Ja, okay, aber vielleicht flunkert es auch ein bisschen. Ich vermute es, um ehrlich zu sein, auch. Also das Einhorn schreibt ja auch bei mir im Blog ab und zu Kurzgeschichten. Ich verlinke da mal eine. Das Einhorn und das niemals still. Da wir keinen Plan haben, könnten wir ja auch tatsächlich eventuell die nochmal vorlesen. Das stimmt. Also, du bist natürlich, ich gehe davon aus, das Einhorn möchte es jetzt nicht irgendwie vorlesen. Da gehe ich mal Es von kann ja aus. nicht lesen. Also es kann ja nicht sprechen, es kann ja nur schreiben. Das, oh ja, okay. Ja, gut, aber es könnte ja in so eine Sprachsoftware mit dem Horn was rein, aber das wäre natürlich auch kontraproduktiv. Ja, das würde, glaube ich, zu lange dauern. Das stimmt. Nee, aber dann, also, wenn du möchtest, dann trag es doch uns einfach vor. Ja, also das ist eine kleine Kurzgeschichte aus dem Leben meines Einhorns. Dazu gibt es keine Fotos, wie man sieht. Dies sind halt Illustrationen, ganz offensichtlich, im Gegensatz zu diesen eher realistischeren Bildern. Und ja, ich fange einfach mal an. Als das Einhorn eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand es sich in seinem Kopf ein kleines Niemalsstill beherbergend. Nun wusste das Einhorn nicht, was ein Niemalsstill ist, geschweige denn, wie es in seinen Kopf kam, und suchte Trutula auf. Trutula war nicht nur die schlaueste, sondern auch die dickste der kleinen adipösen Elfen, was beim Einhorn die Vermutung wachsen ließ, dass Körperumfang und Intelligenz in einem exponentiellen Zusammenhang stehen müssten. So galoppierte es also ganz aufgeregt zu Trutula. Sie müsse ja wissen, was das in seinem Kopf sei. Guten Morgen, Einhorn, rief Trutula ihm schon von weitem zu. Hast du gut geschlafen? Nein, nein, ich hatte ganz wirre Träume, wälzte mich wild umher. Und in meinem Kopf war ein Brausen und ein Tosen, als würde Wellen an Kleppen zerbrechen. Und noch schlimmer, Trotula, es geht gar nicht mehr weg. Es ist jetzt auch noch da. Rasendes Rauschen. Schrabam, schrabam. Du meinst, du hast Kopfschmerzen? Nein, nein, das ist anders. Es ist eher wie ein Klang. Schrabam. Schrabam? Oh je, liebes Einhorn, da weiß ich auch nichts zu tun. Wie kann man einen Klang entfernen? Vielleicht könnte man ihn auslöschen. Eine Phasendrehung könnte. Da kam dem Einhorn eine Idee. Es müsste den Klang gar nicht entfernen, es müsste nur etwas finden, was viel lauter als dieses Niemalsstill ist. Die Rollerdisco, dachte das Einhorn, schnappte sich seine zwei Paar pinken Rollschuhe und brauste zum alten Bau, wo Elfen und Tiere der rhythmischen Kreisfahrt frönten. All das Adrenalin und die Geschwindigkeit, die glitzernde Vorfreude und die Lust ließen das Einhorn das Niemalsstill schnell vergessen, und schon bald fand es sich mondgehend auf der Tanzfläche wieder. Wie wild tanzte es umher und genoss die Musik, die Elfen und die Tiere. Als es dann müde wurde, rollte es langsam zur Bar und sah in die Menge. So viele Elfen, so viele Tiere, dachte es und fühlte sich doch einsam, bis ein plötzliches Schrabam die Musik übertönte. Pfui, Deiwel, spuckte das Einhorn. Da ist es ja schon wieder. Ist es niemals still, dieses niemals still? Ja, genau. So muss das Ding heißen. Seine kurze Traurigkeit vergessen, wurde es ganz zappelig. Das konnte es nicht sein. Da muss noch etwas anderes Lauteres sein, damit das niemals still endlich Ruhe gebe. Also galoppierte das Einhorn zum Flughafen und stellte sich dort an den Zaun, wo es oft den Flugzeugen beim Aufsteigen zusah und um den ganzen Wind zu spüren, den sie machten. Heute war es aber vor allem da, um den Lärm zu hören. 120 Dezibel, vielleicht gar 130. Das sollte reichen. Doch als das Einhorn da so stand, wurde es ganz wehmütig und sehnsüchtig, dachte an ferne Städte und Länder und an Liebgewonnenes, dass es lange nicht mehr zu Gesicht bekam. Schrabam, da war es wieder, dieses Niemalsstill. Da fasste das Einhorn einen schweren Entschluss. Raus müsste es aus Xanadu, einfach weg. Nicht wegen des Fernwehs, sondern um sich der lautesten Sache auszusetzen, die es kannte. Also trabte es über die Brücke zu den Menschen, trabte durch Straßen und Städte zu den Schulen und Einkaufszentren, wo sich die Massen um die Masse balgten. Kaum auszuhalten war der Lärm, die Lautstärke. Was mag das sein? 140, 150 Dezibel? Das Einhorn verzog sein Gesicht. Schrabam. Nein, das war es auch nicht. Selbst das Lauteste, was es kannte, konnte nicht helfen. Nicht einmal die ohrenbetäubende Dummheit der Menschen konnte sein Niemalsstill zum Schweigen bringen. Vielmehr noch, es schien, als sei sein Niemalsstill mit jedem Versuch noch lauter geworden. Traurig sackte das Einhorn in sich zusammen. Hey, hörte das Einhorn plötzlich von der Seite. Bist du ein Einhorn? Wie kannst du? Wunderte sich Einhorn. das doch nur für die meisten Menschen unsichtbar war. Entschuldigung, das doch für die meisten Menschen unsichtbar war. Also doch, ich wusste es. Ich habe es gleich gewusst, sagte das Mädchen und blinzelte lächelnd mit ihren Äuglein. Das Einhorn wunderte sich und blinzelte schüchtern zurück und merkte gar nicht, dass es plötzlich still war. Aber ist da nicht auch eine gewisse Genderfizierung mit drin? Weil er jetzt, weil das jetzt ein Mädchen entdeckt hat, das Einhorn? Ja, irgendwie schon, oder? Ach, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist Zufall. Ich, wie gesagt, es ist ja auch eine Geschichte von meinem Einhorn. Ich meine, man muss da ja auch aufpassen, dass Ulkige ist, das Einhorn behauptet ja auch in dieser Geschichte mit Menschen reden zu können. Ich weiß davon nichts. Okay. Es ist alles so, also ich könnte mir wirklich als, ich nenne es jetzt mal Haustier einfach, ja, an der Stelle. Also ich könnte mir als Haustier Einfacheres vorstellen. Es ist ja kein Haustier, es ist eher ein Mitbewohner. Ist es, okay, hat es eigentlich irgendwie, wie soll ich es sagen, oder dass es jetzt irgendwie so sexuell motiviert ist, aber hat es ein Geschlecht oder ist es geschlechtslos? Ist es, ich hab da um ehrlich zu sein nicht nachgeguckt. Okay, aber ist es, verhält es sich denn mehr männlich oder mehr weiblich? Hat es jede Menge Hufe oder? Ziemlich dazwischen. Ja, dazwischen, okay. Okay. Aber es steht nicht stundenlang vorm Spiegel. Nö, habe ich noch nicht beobachtet. Muss mal gerade gucken, wo es überhaupt ist. Ah, hinterm Wäschekorb. Aber man sieht wahrscheinlich gerade nur das Horn, oder? Es lugt so hervor gerade. Ja, ja. Machst du denn manchmal einen Spaß und wirfst so einen Ring danach? Nein. Nein. Das würde ihm, glaube ich, auch nicht gefallen. Also versteht es auch keinen Spaß? Das ist ja, glaube ich, kein Spaß mehr, oder? Ich weiß nicht, man kann doch mal so einen kleinen Ring da einfach, so einen kleinen Witz muss doch so ein Einhörnchen auch mal aushalten können, oder? Dann gibt's halt einen Klaps auf den Hintern und dann ist doch wieder alles gut. Ach je, nee. Nee. Nee, also wie, nee. Also, nee. Wir spielen ab und zu mal, ich habe so ein Tischbillard. Ja. Das spielen wir mal ab und zu gemeinsam. Also das Einhorn hat natürlich dann keinen Kühl, sondern macht das mit seinem Horn. Benutzt es dann noch diese blaue Kreide? Ulkigerweise verlangt es ab und zu danach, dass ich dann, also es kann ja mit dem Hufen die Kreide nicht fassen und ja. Dann muss ich ihm da die Hornspitze da mit der Kreide. Ja. Ja, das ist natürlich schon schwierig. Also ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr schwierig ist. Es ist nicht einfach. Wieso ist es nicht einfach? Hast du mal in der WG gewohnt? Ja, mit Menschen, ja. Ja, aber was gibt's denn Besseres, als mit einem Einhorn in der WG zu wohnen? Trägt das Haus Hufe? Nee, eigentlich nicht. Oh, das heißt, es galoppiert dann über den Laminat, wenn es zur Tür gerannt kommt, wenn du nach Hause kommst. Also, ja, es ist galoppiert, es trabt. Begrüßt es dich an der Tür, wenn du nach Hause kommst? Also ist es so wie so ein Hund, muss ich mir das dann vorstellen? Oder? Das ist ein Quatsch. Das ist ein ganz eigenwilliges Wesen. Also, nee. Das ist weder mit Hund noch mit Katze vergleichbar. Okay. Hat es irgendwie so ein Hornbaum oder so, wo es sich dann auch mal ein bisschen schubbern kann oder so? Keine Ahnung. Also ich habe das noch nie beobachtet, dass es dann so wie ein wie heißt denn das? Wie ein Elch. Irgendwie, die machen das doch, ne? Ja, zum Beispiel, ja. Ja. Naja. Ja. Also du sprichst aus voller Überzeugung und ich glaube dir auch, dass du nur das Beste im Sinn hast. Und also wie gesagt, ich habe es ja von Anfang an geglaubt, schon als wir das erste Mal das Thema aufgegriffen hatten. Und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass es niemandem gerade fehlt, sondern dass es einfach so den Weg zu dir gefunden hat. Da gehe ich jetzt einfach von aus. Ja. Ja. Gibt es noch etwas, was vielleicht der Chat oder irgendwer von dem Einhorn da gerade wissen möchte? Dann würde ich jetzt nämlich einen Schluck Frankenheim Alt trinken. Die eine Frage ist, ob es rosa ist. Und das ist weiß, glitzeriges Weiß. Das ist so ein bisschen wie Schnee. Hat das eigentlich einen Namen? Einhorn. Be bekommt das manchmal Post? Ja. Aber an dich adressiert und du reichst es dann weiter. Also ich vermute, dass es dann für's selber ist. Also letztens kam so ein Glitzer-Unicorn-Bild an. Das war an mich adressiert, aber ich vermute, es war eigentlich für Einhorn gedacht. Die Mähne ist schwarz, wohl? Ja. Immer. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie ja mal die Haare gefärbt oder so. Kann ja sein. Also wär ganz doll anzunehmen eigentlich, dass es mal eine Punkphase hatte. Ja, klar. Hat das Einhorn irgendeinen wissenschaftlichen Doktorgrad oder ähnliches? Nee, aber es ist literarisch recht begabt, würde ich sagen. Was sagte es, wie alt es sei? Oder Hat es nie was? gesagt, hat es nie gesagt. Habe ich auch nie gefragt, irgendwie. Das wäre vielleicht noch was für nächste Woche oder so. Dass man da vielleicht, also wenn jetzt die Hörer irgendwelche Fragen haben, du bist ja per E-Mail bzw. per Blog gut erreichbar, solltest da irgendwelche Fragen direkt ans Einhorn geben. Ob es die dann beantwortet, weiß man jetzt natürlich nicht. Also. Das Einhorn-Lieblingsbuch ist, es hat sehr genossen, als ich ihm die Abschaffung der Arten vorgelesen habe von Dietmar Dott. Schaut es manchmal auch fern? Eigentlich nicht, nö. Das Einhorn hat eine Facebook-Seite, ja, hat es. Nee, hat es wirklich? Naja, ist ja dieselbe wie meine. Ach Also wir so. teilen uns das ja. Ihr teilt euch auch die Kosten? Nee, es arbeitet ja nicht. Ach nicht? So ein bisschen Schmarotzerhorn. Ah, okay. Bekommt es denn irgendwie Unterstützung vom Staat? So irgendwie so ein Horn 4 oder so? Um ehrlich zu sein, haben die vom Staat mich für verrückt gehalten. Okay. Weil ich auch meinte, irgendwie, das ist ja schon dann irgendwie. Ja, ich mag es ja eben nicht Haustier nennen, aber ich war ein bisschen irritiert am Anfang und habe gedacht. Genauso wie man Katzen ja auch irgendwie tätowieren lässt und so, da habe ich ja auch nachgeguckt, als es mir zugelaufen ist, ne? Ob so ein Chip hat oder eben eine Tätowierung. Ah, es ist schon. Tja. Ja. Naja, sei es drum. Du hast jetzt gerade gelacht wegen dem Medikamentespruch. Na, ein klein wenig, weil Leute, die jetzt gerade eingeschaltet haben, die müssen ja wirklich denken, wir haben es nicht mal auf der Latte. Das denn? Naja, weil es halt schon, also die Gesellschaftsfähigkeit, ich meine, wie gesagt, ich bin da völlig auf deiner Seite, na? Sagt auch schon der Frankie. Ich bin auf deiner Seite. Und ich glaube es dir ja auch, nur ich glaube, dass halt viele, viele Menschen gerade sehr, ja, die halten dich eben für verrückt. Und ich meine, deswegen machen wir ja auch den Podcast. Ach so, weil mich alle für verrückt halten. Nein, um aufzuklären, dass es halt Ach nicht so so. ist. Ach so, ja. Ich weiß nicht. Ich denke halt irgendwie, es ist ja halt irgendwie so ein bisschen irgendwie. Es ist halt ein bisschen wie Religion. Ist das Einhorn gläubig? Es ist Einhornist, ja. Einhorn ist. Einhornist. Die gab es ja auch schon in der Bibel, wie ich ja im Toddialog mit dir gelernt habe. Genau. Einhörner sind in der Bibel bis 1984 vertreten gewesen, dann wurden sie rausgestrichen. Meinst du, deins ist eines der gestrichenen Hörner? Ich glaube nicht, wie gesagt, ich habe den Eindruck, es ist viel jünger. Es ist ja unglaublich albern. Also es macht ja auch irgendwie unglaublich viel Quatsch. Zum Beispiel, was er das letzte Mal so an neckischen Sachen, also wenn du jetzt da so eine Posse kennst. Das klingt jetzt gar nicht so lustig, aber so ein Treppenwitz von ihm ist es halt irgendwie, Zahnpasta unter die Türklinke zu schmieren. Okay. Also es ist wirklich. Ja. Ja, So okay, sehr, sehr pubertäre Späße irgendwie. das ist schon neckisch, oder? Ich meine, vor allem, wenn Ja. man immer wieder drauf reinfällt, das ist schon echt scheiße, oder? Na, was halt drauf reinfällt, man denkt halt nicht dran irgendwie. Ja, okay, eine Zeit lang habe ich dann irgendwie wirklich immer unter die Türklinke geguckt, aber Dann, ja, es freut mich halt diebisch, wenn ich das wieder vergessen habe. Sanktionierst du dann dieses Verhalten und sagst hier, es gibt jetzt heute Abend keinen Glitzer? Nee, ich spiele dann auch manchmal einen Streit. Streich. Streit. Streich. Aha, was für Streiche spielst du an dem Einhorn? Das sind eher so verbale Situationskomik-Sachen. Ah, okay. Du wirfst ihn dann was zu und sagst, fang. Ja. Ja. Wovon ernährt es sich hauptsächlich? Kuchen. Das hatten wir doch Ausschließlich. schon. Ja, Ausschließlich Kuchen. ausschließlich, okay. Und was trinkt es dazu? Was es dazu trinkt, Softdrinks. Ach, das ist aber nicht gesund. Ja, es ist, ich glaube, so ein Einhorn ist halt eben so agil, das braucht viel Zucker. Ah, okay. Musst du schon mal zum Tierarzt oder so? Oder musst du schon mal einen Tierarzt rufen? Ich war ganz irritiert, dass es das erste Mal gekotzt hat. Ja, okay, klar. In welchem Zusammenhang war das? Ich meine. Es ist halt so, wenn ein Einhorn glücklich ist, dann kotzt es einen Regenbogen. Okay. War das in der Wohnung oder im Garten? Das war in der Wohnung. Oh. Ja, aber es riecht nach, weiß ich nicht, riecht nach nichts. Also ein Regenbogen. Ich meine, du hast ja auch einen Regenbogen gesehen. Mal. Hat der gerochen? Nein, natürlich nicht, aber ich bin jetzt davon ausgegangen, es riecht nach Zuckerwatte beim Einhorn. Nee. Nee. Aha. Okay. Das ja, aber am Ende des Regenbogens war dann kein Topf voll Gold, oder? Nein, leider nicht. Das ist ja Das wäre Verarsche. schön. Das ist ja Verarsche. Immer diese Lügen, ja? Ja. Diese Ja, ich glaube aber, falschen. ich glaube, das kommt auch aus der Koboldologie oder wie man es nennen mag. Der Bengtsdorf fragt übrigens gerade, ob das Einhorn einen Eigengeruch hat. Ja, also es ist besser als ein Hund, aber ein bisschen strenger als eine Katze. Ich hoffe, es hört jetzt so gerade nicht zu. Also streng hätte ich jetzt. Aha. Ich hätte wirklich gedacht, die riechen nach. Ja, also es ist streng mal nicht mit intensiv. Also nicht stinkend, aber deutlich, deutlich merkbarer Geruch. Ah, okay. Okay. Mit irgendwas vergleichbar, was man jetzt so kennt? Moschus oder Zuckerwatte oder. Ja, irgend so ein Chanel-Zeugs. Deswegen auch das Gerücht, dass hier die Frau von Chanel angeblich ein Einhorn besessen haben sollte. Ach, echt? Ja, naja. Das ist auch eine ganz lange Geschichte. Das Gerücht ist mir neu. Na, ich hab's kürzlich noch gehört gehabt. Ja. Okay. Ja, wollen wir weg vom Einhorn und hin zu irgendwo anders? Ja. Cool. Dann gehen wir doch noch irgendwo anders. Wie wäre es denn mit Europa? Europa. Europa klingt Europa. gut. Europa und the Interwebs. Ja, was haben wir so Neues? Was haben wir so meh? Ja, also dass Gutenberg jetzt Internetbeauftragter für Freiheit im Internet ist, das ist schon eine geile Nummer. Ich hätte ja gerne, also manchmal stelle ich mir immer vor, wenn ich solche Sachen lese, so kurz nachdem wir gepodcastet haben, so wie dein Gesicht dann aussieht. Ja? Ich stelle mir das dann echt vor, wie du das liest und dann, ich weiß gar nicht, wie du dann schaust. Ja, ich glaube, da fällt mir schon einiges aus dem Gesicht. Also ich habe Tränen gelacht, ich habe es gelesen und mir lief wirklich die Tränen so runter. Es ist eigentlich, vor allem, es wird immer schlimmer und immer mehr Realsatire, oder? Ja, genau, es ist eigentlich witzig. Also es ist so ein bisschen, ich bin ja ein ganz großer Fan von dem Film Stonk, wo man ja auch denkt, irgendwie so blöd konnten die Menschen ja nicht sein, und der ist ja auch, ja, die Charaktere sind überzeichnet, aber ansonsten, die Geschichte ist ja wahr. Ja, natürlich. Also klar, es ist eine Komödie und alles ist ein bisschen überzeichnet, ein bisschen übertrieben, aber die Geschichte an sich ist wahr, und so kommt mir das so ein bisschen vor. Also ich glaube, irgendwann wird man einen Film über Gutenberg machen und alle werden sagen, oh mein Gott, ist das an den Haaren herbeigezogen. Das ist doch total bekloppt. Also, Das glaubt doch deine Großmutter nicht. wenn du dir solche Storys erzählst. Vor allem, ich kann mir richtig vorstellen, wie enttäuscht gerade die Titanic-Autoren da sind. Die sitzen in ihrer Redaktion und denken Dir fällt sich, nichts Besseres ein. ja, Dir fällt genau, einfach nichts Besseres ein. richtig, Ja. richtig, die Also ärgern sich wahrscheinlich. ich meine, die haben wahrscheinlich irgendwie ganz verärgert irgendwie die Entwürfe in den Papierkorb geschmissen, wo sie dann eben dafür plädiert haben, dass Gutenberg Wetten, dass übernimmt. Weil denen das zu absurd war, oder? Ja. Meinst du, sie haben sich gedacht, boah, nee, das ist sowas Krankes, können wir nicht. Wobei ich immer überlegen bin, ob die nicht auch einen Entwurf hatten, von wegen Internetfreiheit oder so. Da hatten die bestimmt so einen Entwurf. Haben sie dann aber verworfen, weil sie sich dachten, nee, das ist, nee, das machen wir nicht. Ach, ich weiß es nicht. Also, ja. Ist abgefahren. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Gutenbergs Frau mit ihrem Verein Innocence in Danger, weil jetzt ist die Unschuld wirklich in Gefahr, wenn sich jemand wie er um das Medium kümmert. Ja, das. Ja, gut, ich meine, eins kann er ja, also der kann schon mal zwei wichtige Befehle im Internet. Copy and Paste. Ja, da hat er schon mal die Grundlagen für erfolgreiches Recherchieren hat er schon mal. Ja, vielleicht wird er ja auch noch ein Pirat, wer weiß das schon. Ich meine, er ist ja parteilos, oder sehe ich das falsch? Ist meiner Meinung nach ist er parteilos, ja. Naja. Ja, aber den nimmt ja jetzt keiner auf. Also, selbst die Piraten werden den nicht aufnehmen. Die sind da schon weiß Gott tolerant, aber selbst die nehmen den nicht. Du, die Piraten haben schon ganz andere Leute aufgenommen. Ja, aber nicht den Gutenberg. Ja, aber diverse Ex-NPDler und so. Oh, der Chat korrigiert uns gerade. Er hätte das Parteibuch noch nicht abgegeben von der Ah, er hat es noch CSU. nicht ab. Okay. Aber seine Position jetzt in der EU ist nicht an die CSU gebunden, oder habe ich das falsch im Kopf? Nee, das glaube ich hat, nee, ich Okay, er ist glaube, noch CSUler. Okay, da bin ich ja beruhigt. er ist noch offizielles CSU-Mitglied. Wahrscheinlich hat das Buch noch nicht abgegeben, weil das gerade am Abschreiben ist oder so. Ja, ich vermute eher, weil er, weil es eben noch keins von Sarrazin gibt. Also kein Parteibuch. Noch nicht, nee. Ja, wobei sein Buch ist ja Parteibuch, oder? Sarrazins Buch ist doch nicht Parteibuch. Ich weiß nicht, da könnte man prima eine Partei draus gründen, oder meinst du nicht? Ja, das ist ja eine große Vermutung. Das soll ja angeblich, soll ja kommen. Soll ja kommen, ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ne? Aber selbst die Absurdität, also das würde mich doch nicht mehr schocken. Wenn das jetzt kommt, würde ich sagen, ja gut, noch eins. Ja. Also noch einen drauf, noch eine Schippe drauf zu der Absurdität. Ja, ich finde es eigentlich ganz schön, weil das ist ja, also ich meine, wir hätten ja auch sehr, das ist ja sehr, sehr, sehr lustig alles. Ich weiß noch nicht, ab welchem Punkt es dann einfach nur noch. Also bis jetzt erheitert es mich ja über alle Maßen und ich könnte mich auch stundenlang wegschreien. Aber irgendwann setzt bei mir der Punkt ein, wo ich das auch nicht mehr ertragen kann. Das ist halt das Problem. Und ich weiß nicht, wann das kommt. Da bin ich mir noch nicht sicher. Ich bin echt gespannt, wann bei mir der Punkt einsetzt, wo ich sage, okay, bis hierher und nicht weiter. Weil es nicht mehr lustig ist. Ja. Aber bisher hat er wirklich Möglichkeiten gefunden, uns alle sehr gut zu entertainen. Für mich ist er auch so der Entertainer des Jahres 2011. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, er ist gleichzeitig, ja, er ist für mich tatsächlich der Mann des Jahres. Und das, ich meine, der Mann des Jahres muss ja auch nicht großartig sein. Er muss nur einen Eindruck hinterlassen haben und den hat er definitiv hinterlassen. Ja, nicht nur einen ist ja das Schöne, er hinterlässt Ja. nur Eindrücke. Ja. Eindrücke. Und Fehldrücke. Ja. Aber, ja. Neue Positionen, da fällt mir auch was zu ein, was mir ist. Was ist mit KenFM? Mochtest du das? Warst du da Fan von? Ja, ich hatte damit ein Problem. Also, mein Problem ist einfach, dass er ja ein 9-11 Truver, keine Ahnung was ist. Ich glaube, Also, du brummst. ich brumme, Ja. sagt wer. Das Publikum. Scheiße. Jetzt brummt man nicht mehr. Brummst noch. Ich brumme noch. Ja. Da muss ich das mal eben kurz fixen hier. Okay. Entschuldigung, liebe Zuhörer, Rio ist kurz fixen. So. Das wollte ich schon immer mal sagen. Rio ist kurz fixen. Rio ist kurz fixen. Fixen. Hallo, hallo, meine lieben, meine liebe Drogenfahndung-Zuhörer. Rio ist gerade fixen. Ist das Brummen weg? Bei mir ja. Ja, dann ist es auch weg. Ich habe wieder hier, ja, das ist auch eine lange Geschichte mit meinem Brummen und mit dem, ja, Brummen ist eine lange Geschichte. Naja, auf jeden Fall, wo waren wir denn jetzt? Wir waren bei KenFM. Und zwar genau. Sind wir darauf gekommen wegen neuen Positionen, weil so wie es ausschaut, hat KenFM ein neues Zuhause gefunden. Und weißt du, wo es ist? Ja, beim Kopp Verlag. Ja, und was hat man davon, bitte zu halten? Ja gut, mein Problem ist mein Problem? Das ist echt schwierig. Also ich mochte ihn als Entertainer und Moderator, mochte ich ihn wirklich sehr von seiner Art. Mhm. Ja, der hat wirklich eine super dynamische Art gehabt, auch Content rüberzubringen. Das war richtig gut. Mhm. Natürlich, es ist unendlich unglaublich für mich, dass er jetzt beim Kopp Verlag gelandet ist. Also das ist für mich wirklich unglaublich. Es ist ja auch echt unglaublich dämlich. Ich glaube, er weiß vielleicht gar nicht, was er da tut. Das würde ich nein, jetzt nein, noch. Nein. Also ich meine, tut mir leid. Also der Kopp Verlag und jemand, der in den Medien ist, der weiß, was der Kopp Verlag ist. Ja, man sollte davon ausgehen, ja. Ja, ich versuche es einfach zu entschuldigen. Und da haben wir ja unsere Eva Herrmann, die sich da ja sehr viel Spaß da hatte. Ja. Unter anderem aber auch der von uns ja eigentlich zumindest als Märchenonkel enorm geschätzte Erich van Däniken. Der ist beim Kopp Verlag. Der hat auf jeden Fall in der Kopp Zeitschrift, glaube ich, einige Sachen. Okay. Veröffentlicht. Okay. Das macht mich gerade traurig. Ja, aber wo es eben dann wirklich extrem wird, ist eben der Jan-Udo Holly. Das musste ich aber jetzt selber nachschlagen. Ey, der ist der Allerbeste. Jan-Udo Holly ist der Beste. Der eben zwei Bücher sind wegen antisemitischer Volksverhetzung unter Beschlagnahme gewesen. Also, beim Jan kurz einhaken darf. Ja. Weil das ist ganz großes Entertainment. Er nannte sich ja früher Jan van Helsing übrigens. Ja, das ist eines seiner Pseudonyme, genau. Und schrob ja dann diese zwei Meisterwerke, die er da geschrieben hat. Und zwar geht es da drin ja wirklich nur um zionistische Verschwörung. Das ist schon total abgefahren. Aber der Typ, der ist komplett irre. Der ist wirklich komplett Banane. In meinem Studium, wo ich so ein bisschen rumstudiert habe. Oh, ich sehe gerade, dass er ein neues Buch raus hat. Entschuldigung, das muss ich sagen, weil ich den Titel jetzt wirklich gerade erst gesehen habe. Hitler überlebt in Argentinien. Ist sein neues Werk. Es deckt sich jetzt mit dem, ja, es ist, also ich bin fast sprachlos bei ihm, weil er wirklich so einen an der Waffel hat. Das ist schon, nee, kaum, es ist einer der Unaussprechlichen. Und zwar hatte ich mit ihm mal regen E-Mail-Kontakt. Und zwar ging es darum, dass ich halt, ja, ich wollte, dass er bei uns in der Uni einen Vortrag hält. Ach. Ja, ja. Und wieso willst du jemanden wie ihm ein Podium geben? Genau deswegen. Genau, weil er so unglaublich irre und Banane ist. Und zwar ging es halt in dem Kontext, wo ich ihn gerne da gehabt hätte, ging es nämlich genau um dieses. Genau um dieses unglaublich Verrückte und davon überzeugt sein und das selber glauben. Ja, darum ging es halt. Und so habe ich dann meinen Prof. Du hättest ihn vorgeführt, oder wie? Er hätte sich selbst ja vorgeführt. Mhm. Er hätte ja vor einer Gruppe von Geisteswissenschaftlern gesessen und hätte dann halt dort sein, was weiß ich nicht, was erzählt und hätte dann eine Fragerunde da auch gehabt. Okay. Auf jeden Fall schrob ich ihm das dann und habe gesagt, hier, hör mal, Jan, Alter, was hältst du davon? Ne, komm doch mal hier zur Uni und mach doch mal einen Vortrag. Und er schrieb dann zurück, ich kann leider nicht, ich bin auf dem Weg nach Gran Canaria und suche dort den Eingang zur hohlen Erde. Sodass ich dann nochmal geschrieben habe und gesagt habe, ja Jan, aber du kommst ja irgendwann mal wieder und dann können wir doch hier schön dann abreißen oder was. Und dann schrieb er lange, lange nicht und irgendwann schrieb er dann, ich bin jetzt zwar wieder zurück, Aber meine spirituelle Ansicht hat sich komplett verändert. Ja, der hat komplett einen wirklich weg. Der ist, für mich ist der wirklich unzurechnungsfähig, aber sein Vater ist noch 5 Schippen verrückter. Uhu, sein Vater, da bin Ja, ich jetzt. der schreibt auch Bücher. Ach. Ja, und zwar hat er zum Beispiel geschrieben eines der legendären Bücher Jesus 2000. Das ist auch ein sehr schönes Buch. Und seine Mutter schreibt auch Bücher. Diese Bücher drehen sich um mondbezogenen Gartenbau. Okay. Mondbezogener Gartenbau. Also die Family, völlig irre, ja, komplett Banane, best befreundet auch mit Joe Conrad, auch einer der absoluten Koryphäen auf dem Gebiet, weil er behauptet, den HIV-Virus gibt es nicht. Es gibt kein AIDS. Sehr, sehr, sehr, sehr. Nochmal zurück zu. Oh ja, Ken Jebsen. In einer Genau. guten Gesellschaft da? Nee, gar nicht, meiner Meinung nach. Gar nicht. Deswegen kann ich das auch nicht nachvollziehen. Selbst ist das eine fehlgeleitete Selbstentscheidung oder hat man ihn von außen dann doch ein bisschen anders eingeschätzt? Na, wie gesagt, ich kenne ihn ja nicht. Ja? Und ich kenne ihn ja wirklich nur als Moderator. Und habe ihn einfach nur für verrückt gehalten im künstlerischen und moderatorischen Sinne. Ja? Du meinst einfach wegen seiner überdrehten schnellen Sprechart. Ja, genau. Und wegen seinen coolen, harten Schnitten und wegen seiner Art und Weise, wie er das halt gemacht hat. Das war alles total geil. Ja? Aber insgesamt habe ich das nie für möglich gehalten. Also ich will jetzt nicht sagen, ich habe den Glauben an die Menschheit verloren oder so. Ne? Ich finde ja ganz interessant an dieser Kopfsache. Ich habe es heute erst wieder gesehen und ich habe das dann zuvor nur kurz irgendwie als na, wie soll's wie soll man es sagen, als Fehlinterpretation wahrgenommen, weil die Beiträge von Ken Jebsen sind alle als Redaktion gekennzeichnet. Und ich habe gedacht, die nehmen nur seine Radiobeiträge und stellen ihn in einem eigenen Kontext. Aber dem scheint ja tatsächlich nicht so zu sein. Ja, eigentlich ist das egal, oder? Ist es nicht Nee, egal? wieso, wenn jetzt jemand irgendwie einen in Anführungsstrichen antikapitalistischen Text von mir nehmen würde und den beleuchtet im Kopfverlag, dann habe ich ja nichts mit dem Kopfverlag zu tun. Na, aber sich dann, also wenn einer mein Buch nehmen würde und würde das im Kopfverlag beleuchten und würde über mein Werk dort sprechen, ja, da Wenn würde du ich jetzt eine schon positive Rezension kriegst von deinem Buch, da beim kannst du dich doch nicht Kopfverlag. gegen wehren. Ja, da kannst du dich doch nicht gegen wehren. Nee, aber ich würde mich davon distanzieren öffentlich. Ich würde dann alle Möglichkeiten in Bewegung setzen und sagen, okay, ich habe mit diesem Verlag nichts zu tun. Die haben Da das geht gerecht, einfach ja. rezensiert, aber ich distanziere mich von diesem Verlag. Ja. Und das hat er ja nicht getan. Nee, bis jetzt nicht, nee. Und er war ziemlich schnell dabei, auf seinem YouTube-Kanal beim letzten Vorwurf, den man ihm gemacht hat, war er Ja. ziemlich schnell dabei, das direkt zu dementieren und Aber alle hallo, Hebel ja. in Bewegung zu setzen. Also ich finde es wirklich, also für mich ist es dramatisch. Für mich ist es enorm traurig und unter dem Hintergrund absolut richtig eine Trennung. Also genauso unhaltbar wie Eva Herrmann. Absolut, Wobei absolut. ich das ja eigentlich ganz süß finde, irgendwie. Also, das ist natürlich eine enorme Karriereschritt von ihr gewesen. Ja. Ja. Ah, ich weiß nicht. Das meinst du nicht ernst, oder? Nein, natürlich nicht. Okay. Aber also ich finde schon, also wie man so wirklich irgendwie volle Kanne gegen eine Wand laufen lassen kann, laufen kann. Das ist ja immer das eben. Das hat Eva Herrmann auch so ein bisschen dann mit einem Gutenberg gemein irgendwie. Ja, das stimmt. Dass man wirklich eben Chancen und Möglichkeiten hat und dann wirklich die auf eine äußerst dämliche Art und Weise verspielt. Ja, aber vielleicht ist es so, dass die sich dessen so sicher sind in dem Moment. Also ich meine, ich kenne mich jetzt mit Flucht Ja, nach ich meine, vorne. das Problem ist ja sozusagen, also zumindest bei Eva Hermann kann man ja mittlerweile sagen, das ist ja auch ihre persönliche Überzeugung. Also Ja, es ist ja eben. nicht, das ist ja, es wäre ja in Anführungsstrichen noch dümmer, wenn sie sagen würde, ich gebe meine persönliche Überzeugung nicht preis, weil ich weiß, dass die nicht populär ist. Ja. Ja. Es ist schwierig. Oh, hier geht die Party gerade draußen ab, oder was? Inwiefern? Wenn man es nicht hört, dann ist es okay. Draußen auf dem Parkplatz ist hier wieder Assi frei. Jetzt geht's wieder. Na, es ist schwierig, wenn du da so eine gewisse Vorstellung hast von dem, was richtig und was falsch ist, und dir selber dann diese Vorstellung auch noch irgendwie einredest, dass es alles richtig ist, was du tust, und dann so in der Enge getrieben bist, dann wirst du halt wirklich hier nur die Flucht nach vorne ergreifen können. Ja. Und Ich weiß nicht, man kann, ich glaube, Eva Herrmann hatte ja auch deutlich die Möglichkeit, Rückzieher zu machen. Ich meine, man hätte ihr vieles ja nicht so übel genommen, wie eben dann die dämlichen Sprüche irgendwie aller zur Nazi-Zeit war ja nicht alles schlecht. ja, das ist, wenn du sowas sagst, ja, im Fernsehen oder wo auch immer, ja, und eine gewisse Medienaufmerksamkeit und Wirksamkeit hast, wie sie ja hatte, Ja, dann aber sie hätte kannst. sich ja distanzieren können, sie hätte ja sagen können, klipp und klar, es tut mir leid, ich habe mich da unklar ausgedrückt. Das habe ich auch nicht so gemeint. Ja, aber das ist ja das Problem. Warum sollte sie es tun, wenn sie es wirklich so meint? Das ist ja Ja, das Problem. das ist ja eben dann eben das, ja. Hat sie auch nicht getan. Ich meine, da war sie ja wenigstens straight. Sie hat ja bei Kerner nochmal richtig alles gegeben. Und dann war der Fisch gelutscht. Ja. Am Ende. Was? Selbstverständlich. Der Brain sagte gerade, also er hat zitiert, zur Nazi-Zeit war ja nicht alles schlecht. Und dann sagte er dazu, ist auch an sich kein Satz, den man als grundsätzlich falsch darstellen kann. Ja, natürlich kann man den als grundsätzlich Ja, falsch das Wetter darstellen. war gut, oder was? Das. Nee, also ich finde, darüber muss man nicht. Ja, ich weiß, was gemeint ist, aber es ist für mich einfach eine Häme und geschmacklos zu sagen, irgendwie, ja, wir hatten aber wirklich ganz, ganz wenig Arbeitslosigkeit, weil wir uns auf den Krieg vorbereitet haben und das ganze Geld in Autobahnen, Infrastruktur und Waffenindustrie gesteckt haben. Also mit solchen Argumenten zu kommen, ist halt, nee. Ich muss einmal ganz kurz unterbrechen. Ich wechsle jetzt mal eben hier in der laufenden Live-Sendung das Audio-Setup. Eine Sekunde bitte. Ja. Oder brummt es nicht mehr? Chat, brummt es noch? Weil sonst würde ich wechseln. Brummt noch, okay. Eine Sekunde. Ach, letztes Mal hatte ich ja die Probleme irgendwie, weil ich eine schlechte Verbindung hatte. Jetzt ist Rio, der eben vor sich hin brummt. Ich glaube, seine Bekannten sitzen neben ihm und stechen ihn immer die ganze Zeit in den Bauch und deswegen brummt er vor sich hin. Ja. Sure. Hört mich irgendwer? Ja, ich höre dich. Geil. Es müsste jetzt eigentlich aufgehört haben zu brummen. Ja. Na, wenn das mal nicht das Einhorn in der Ecke war oder so. Okay. Ja, wir waren. Wir waren an dem Punkt, wo damals früher nicht. So, jetzt muss ich einmal hier. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, das ist hier, das ist live. So. Aber du klingst komisch. Ich kling nicht ko Wenn ich komisch klinge, dann lach doch. So, jetzt müssen wir das einmal hier. So, schnack, schnack, schnacke die Schnuck, schnick, schnick und schnack. Kennst du Schnick und Schnack? Ja, nee. Nee, okay. Und Schnick und Schnuck? Nee. Ich kenne nur Fix und Foxy. Das macht mich Fix und Foxy. So, okay, jetzt müsste es normalerweise einen relativ normalen Klang wieder haben. Das ist immer hier. Das ist dieser, ja, der Ü-Wagen, genau. So eine Scheiße. Naja, okay. Wir ziehen das jetzt weiter durch. Ja, dass damals nicht alles schlecht war, ist natürlich totaler Bullshit. Ja. Das ist Relativismus pur eigentlich. Es ist einfach auch eine Häme. Also zum Beispiel, was Brain jetzt gerade hier im Chat abzieht, finde ich einfach auch hämisch. Also Asylantenheime, Seniorenheime mit KZs jetzt gleichzusetzen, indirekt, das ist einfach ekelhaft. Ja, es ist. Ich bin mir auch nicht sicher, wie ernst er das jetzt gerade meint. Vielleicht sollte er Ja, das aber nochmal selbst, ausführen. das ist ein, selbst im unernsten Sinne ist das nicht lustig. Nee, es ist nicht lustig. Aber ich glaube, er meint das auch nicht lustig. Vielleicht meint er das auf jede Art und Weise, die er nochmal näher erklären sollte. Also ich würde ihm jetzt da einfach die Chance geben, das nochmal näher zu erklären. Die Chance sollte er irgendwie haben. Aber ja, ich finde es Banane. Ja, Also zum Beispiel. Banane ist noch freundlich ausgedrückt. Ich finde es ekelhaft. Ja, siehst du, er sagt, nein, ich sage, dass wir heutzutage genauso menschenverachtend agieren und das Volk genauso lethargisch dabei zusieht. Also, wenn das genauso menschenverachtend wäre, also, nee, tut mir leid. Das ist einfach, ja. Ja, ist es Das kann nicht. man, das kann man so nicht sagen und das ist, nee. Der Vergleich ist auch total Banane. Also, ich meine, Vergleiche sind sowieso in der Hinsicht immer grundsätzlich Ah, Banane. übrigens, Brain sagt jetzt gerade, dass er Troll ist. Ach so, ja, toll. Sehr schön. Okay. Don't feed you. Danke dir. Okay. Ja, dann ist natürlich auch schade, wenn jemand gleich sagt, irgendwie nimmt mich einfach nicht ernst. Bleiben wir doch eigentlich bei COP, Deutschland, Rechtsextremismus. Da haben wir ja auch in dieser Woche wieder zwei Themen gehabt, die da aufstoßen. Und zwar eben, dass in Deutschland gerade in der Mitte Rechtsradikalismus weiter verbreitet ist, Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus weiter verbreitet ist, als man denkt. Absolut. Wir haben ja hier im Vorfeld, nachdem wir unsere Sendung hier vorbereiten, eine Woche lang übrigens, haben wir rausrecherchiert. Ich gebe mal kurz den Link in den Chat. So, das ist der Link von der Tagesschau. Relativ frisch auch. Und zwar hat gab es eine Langzeitstudie zum Thema Rechtsextremismus. Und die Uni Bielefeld hat diese Langzeitstudie namens Deutsche Zustände dabei jetzt dann halt veröffentlicht. Der Link geht zu einem Video und zu einer Einleitung dazu. Ja, was sagen wir denn da jetzt? Ja, du hast das Thema aufgebracht. Was sagst du denn dazu? Ja, ich würde einfach mal den Abgleich dazu machen. Also wir haben ja, also wir haben einmal die These oder den Fakt oder was auch immer das ist, ja, und haben dann dazu nochmal die weitere, die sich dann da aufhebt oder auch nicht und die im Zusammenhang gar keinen Sinn macht, die gebe ich jetzt auch mal dem Chat hier. Zack. Das ist dann die Gegenthese, dass halt jeder Zweite für ein Verbot der NPD gleichzeitig ist. Genau. Ich befürchte einfach, dass wir mittlerweile auf einem Weg uns befinden, wie soll man es sagen, wo es salonfähig geworden ist, auf einer gewissen Art und Weise fremdenfeindlich zu sein und man dafür die NPD gar nicht mehr braucht. So würde ich das jetzt Ja, mal nennen. ich meine, das hat ja jemand wie Sarrazin auch sehr gut gezeigt. Also, Ich nenne es sogar den Sarazinismus irgendwo. du nennst es den Sarrazinismus. Ist das nicht zu viel der Ehr? Also Nein. ich denke, das ist dann eben das, wo man auch ganz schnell bei den Sprüchen ist. Er tut ja nur seine Meinung kund und das darf man ja noch sagen. Bla bla bla bla. Und wieso er sagt doch das, was XY% der Deutschen sagen. Das ist ist ja genau in Anführungsstrichen dieses Phänomen da, das da zu beobachten ist. Ja. Ja, ich bin jetzt gerade nur echt am Überlegen, auf irgendeine Art und Weise, wie man das so plausibel machen kann. Also, wenn es der Sarazinismus, der Sarazynismus wirklich ist, dann haben wir einfach das Problem, dass, wie ich ja gerade sagte, es salonfähig geworden ist, ja wohl noch sagen zu dürfen und auf Ja. der anderen Seite zu sagen, okay, die NPD, die vertritt jetzt als Partei nicht irgendwie das, was man halt möchte von Ja. denen. Ja. Ich glaube, die Sache ist dann halt die, dass da Menschen sind, die keinesfalls das Dritte Reich gutheißen wollen, die aber trotzdem fremdenfeindliche Ansichten haben. Wobei der Witz ist, dass es ja meistens gar nicht mal um Fremde geht. Da müsste man dann Torch und Co. Zitieren, eben mit dem berühmten Song Fremd im eigenen Land. Also es sind ja oftmals Leute mit deutschen Pässen und so, die trotzdem unter vermeintlicher Fremdenfeindlichkeit zu leiden haben. Ja gut, ich habe letzte Mal, das war an der Bushaltestelle, das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich dann zwei sich unterhalten hören, wo einer, also es waren zwei Deutsche, die sich dann unterhalten haben und der eine sagte, ja hier, die mit ihren ganzen deutschen Pässen jetzt, wenn ich ein Schwein, ein Schild um Hals hänge, ich bin ein Huhn, dann ist es auch kein Huhn. Ja? Und wenn dieses Argumentationsschema schon so abläuft und der andere auch noch zustimmt, und sagt, ja, ey, irgendwie hast du recht, stimmt, das geht ja auch gar nicht. Wir können da jetzt nicht irgendwie einem Türken deutschen Pass geben, der bleibt ja Türke. Das ist ja schon der völlig falsche Ansatz. Ja, der Ansatz wird ja da falsch, wo es wichtig ist, was auf dem Papier überhaupt steht. Das Problem ist doch, wenn ich schon diskutieren muss, was auf dem Papier steht, dann habe ich doch schon das erste Problem. Ja. Und ich Ja, glaube, das. aber weißt du, worauf ich hinaus wollte? Das eben ist eben da im sozusagen rechten Sektor oder in der rechten Gesinnung zwei Einstellungen gibt. Und zwar sozusagen die NPD, die dann so deutschtümelnd mit Reichsfahnen und 88 Tattoos unterwegs ist, und die sich eben auch nicht mit denen in einer Ecke sehen lassen will, aber dann auch trotzdem sagt irgendwie, was weiß ich, die und die nehmen uns unsere Jobs weg und so. Dass da eben diese zwei unterschiedlichen Gruppen sind, daher auch dieser komische Widerspruch zustande kommt. Ich würde das noch ein bisschen drastischer formulieren. Ich glaube, dass viele vor der NPD Angst haben, dass wenn die wirklich jetzt irgendetwas zu sagen hätten, dass die selber dann unfrei wären. Aber irgendwer muss ja bitte was gegen die ganzen Ausländer tun. Ja, also so in dieser Denkweise. Also so wie ich glaube, ich meine, es war Pispas, der gesagt hat, dass es doch schön ist, wenn ein paar Jugendliche mit einer hübschen Glatze den Park Kopftuch frei halten. Das ist doch viel besser, als wenn die da sitzen und Haschisch rauchen. Ja, und ich glaube, auf diese Art und Weise spielt sich's ab. Irgendwer muss dann halt schon so dafür da sein, dass das Ganze in einer ordentlichen Bahn gelenkt ist, dass die sich endlich hier zivilisieren und zivilisiert benehmen. Aber bitte nicht mit der bösen NPD, weil die sind dann zu schlimm. Ja, abschieben ist okay, aber irgendwie neue Vernichtungslager, nein. Das hört sich jetzt ganz schlimm an, aber ich glaube, so ist deren Denke. Ja, finde ich auch enorm hart formuliert, ja. Aber anders fällt es mir, also anders kann ich mich dabei nicht ausdrücken. Weil ich das wirklich, ich glaube wirklich, dass sie das so meinen. Ja? Dass das die Angst haben, eventuell, dass mit der NPD es so wäre, dass wir dann hier neue Vernichtungslager haben. Das wollen die nicht, weil die wollen den Leuten ja nichts Böses. Aber die sollen auch bitte wieder nach Hause gehen. So interpretiere ich das jetzt. Was anderes fällt mir wirklich dazu nicht mehr ein. Ich meine, gut, 90% der Wähler bringen Angela Merkel auch nicht mit der Regierung in Verbindung. Ja. Wen denn dann? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht Merkel. Westerwelle wahrscheinlich oder so. Wobei, den bringt auch keiner mehr mit der Regierung in Verbindung. Ja, es ist. Das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Und ich freue mich ja auch schon wieder auf die nächste Wahl und ich freue mich auch schon wieder darauf, dass hier bei uns in unserem Bereich, wo ich halt wohne, dass dort wieder zwei NPD-Demos angekündigt sind. Da freue ich mich schon wieder ganz wahnsinnig drauf. Und es marschieren immer mehr Leute mit und es wurde immer mehr und immer mehr Polizeieinsätze, was mir einfach nur zeigt, okay, die scheinen schon einen gewissen Zulauf zu haben. Deswegen kann ich einfach nicht glauben, dass jeder Zweite gegen ein Verbot der NPD ist. Das glaube ich nicht. Das ergibt keinen Sinn. Na, ich meine, das Problem ist, das hatten wir ja schon auch in mehreren Sendungen, dass ich mich ja mit einem Verbot zum Beispiel sehr schwierig tue, weil ich denke, dass dann eben der Weg geebnet ist für viel mehrere Verbote. Ich bin auch gegen ein NPD-Verbot. Ich bin ja da. Das ist übrigens auch was gerade im Chat bei uns falsch verstanden worden ist. Ich glaube, da wurde ich auch ganz konkret angesprochen, aber es wurde auf uns gemünzt, dass wir hier unsere angeblich linke Meinung kundtun, aber den Rechten diese Meinungskundtun verbieten wollen würden. Nein, nein, nein, nein, nein. Also von mir aus kann die NPD ja gut und gerne NPD sein. Ja? Das ist ja auch, also in einer Demokratie, in der wir uns halt befinden oder auch nicht, wie auch immer, aber per Papier ist das erstmal jetzt so und das müssen wir ja so annehmen, dass es auch so ist. Und deswegen sage ich, das ist okay. So etwas wie die NPD darf es dann von mir aus ruhig geben. Das ist alles völlig legitim, aber ich wünsche mir sogar, das mag sich jetzt auch wieder absurd anhören, aber ich habe lieber 5 rechte Parteien als nur eine, die verboten ist. Ja, süß. Ich werde gerade als Gutmensch, als linker Gutmensch bezeichnet. Also sehr süß. Darf man doch nicht schlecht heißen. Und natürlich darf ich schlecht heißen. Also klar. Ja, ich darf Sachen scheiße finden und genauso dürfen auch andere Leute mich scheiße finden. Also, und ich nehme an, dass linker Gutmensch in dem Vokabular von jemandem, der das so verwendet, wahrscheinlich genau das heißen soll. Ja, ich glaube, man versteht uns da eventuell falsch. Es ist ja auch ein sehr schwieriges Thema. Natürlich ist es schwierig, wenn es dafür eine einfache Lösung gibt. Und ich bin halt enorm für Meinungsfreiheit und auch in einem Maße, glaube ich, die anderen Leuten zu weit gehen würde. Aber ich habe natürlich ein arges Problem, wenn Menschenverachtung dabei eine Rolle spielt. Und da hört dann die Meinung für mich auf, weil Menschenverachtung ist keine Meinung. Der Stein des Anstoßes ist ja gewesen der Vergleich zwischen Asylantenheimen und Altenheimen und Vernichtungslager, wenn ich das jetzt gerade richtig da interpretiert habe. Das war der Stein des Anstoßes, wo jemand im Chat namens Brain dieses halt so gesagt hat. Das war der Stein des Anstoßes, ja. Richtig? Und der erste Punkt war, dass damals zu Hitlers Zeiten nicht alles schlecht war. Da muss man einfach sagen, diese Redewendung ist immer noch Banane. Egal wie weil sie jetzt eben, weil ihr sie eben nicht mehr mit Meinung, sondern mit Menschenverachtung zu tun habt. Genau. Das ist das Problem, ja. Man relativiert es sich damit halt so wunderschön. Ja, weil man es auch nicht wahrhaben will. Es gibt dann so viele, wenn man jetzt mit Zeitzeugen spricht, ja, die dann halt auch sagen, ach damals, da konnte ich mein Fahrrad noch unabgeschlossen vor der Haustür stehen lassen. Ja, schön. Das ist eine schöne Zeit ist das. Das ist bestimmt ganz toll. Ja? Aber das hat doch nichts damit zu tun, dass da nicht alles schlecht war. Ja, man redet sich das nur gut. Ja? Ich meine, es hat ja auch nichts damit zu tun, dass heute alles so großartig wäre. Das kommt zu alledem noch dazu. Ja. Das kommt zu alledem noch erschreckend hinzu. Ja. Gut. Gut. Gehen wir in eine kleine kurze Pause? Ja. Dann machen wir eine kleine kurze Pause. Wir sind wieder da. Im Chat wird irgendwie Godwin's Law in seiner Bestform angewandt. Und wir haben uns gedacht, dass wir aufgrund der Debatte ein neues Thema anschneiden und das wäre Populismus. Und die Frage ist, die wir uns stellen, ich sehe uns als populistisch, ich sehe uns als enorm vereinfachend an. Und ist das per se etwas Schlechtes, populistisch zu sein? Ja, ich finde schon. Also ich finde, das Wort ist nicht zu Unrecht negativ besetzt irgendwo. Es ist nicht zu Unrecht negativ besetzt, natürlich. Also, aber es ist ja so, dass wir Laien sind im weltpolitischen Geschehen, im politischen Geschehen. Und wir spielen ja auch mit den Klischees, die wir haben von Rechten und nicht mal nur von Rechten, sondern auch von Konservativen etc. Also. Ja, was heißt, wir spielen mit Klischees? Also ich glaube einfach, dass wir das Gängige einfach spiegeln. Ich meine, die sind ja Opfer ihrer eigenen Klischees. Wenn wir jetzt einem Rechten zu einem Stereotyp machen, ja, wie jetzt in einer guten Karikatur oder ähnliches, dann ist es ja nicht populistisch, weil die geben sich ja selbst die Steilvorlage dazu. Du meinst, wir sind Karikaturisten, weil wir etwas abbilden. Also die Frage ist ja sozusagen, ob das, was wir abbilden, tatsächlich eben dann der Wahrheit entspräche. Also ich hoffe, das hoffe ich ja wirklich, ich hoffe, dass das, was wir hier sagen, schon irgendwie die Realität irgendwo karikiert. Ich hoffe das. Ich hoffe, dass wir eben nicht so populistisch sind. Wir bieten vielleicht einfache Lösungen, wie es halt Populisten tun. Aber ich glaube, wir sind keine Populisten. Das glaube ich nicht. Ich denke, wir bemühen uns, es nicht zu sein, und wir glauben, es nicht zu sein. Aber wir gehen ja schon auf ein sehr emotionales Level. Das merkt man ja auch, wie wir mit Worten um uns schmeißen, die dann auch oft nicht so fein sind. Also ich möchte da unterscheiden, dass Populismus nicht gleich Hetze ist. Da sehe ich Unterschiede, aber dass wir eben wirklich komplexe Zusammenhänge, und das ist dem Populismus ja auch zu eigen, vereinfacht darstellen, und das auch auf eine relativ emotionale Art und Weise. Ja gut, das müssen Und wir ja tun. damit sprechen wir ja auch eben eine Zielgruppe konkret an. Das ist richtig, das müssen wir ja auch tun. Das ist ja gar keine Frage. Nur, ich glaube einfach nicht, dass wir in unserer Art der Meinungsfindung, Verbreitung oder über wie auch immer geartet es ist, ich glaube nicht, dass wir das nur populistisch aufgreifen. Also wenn wir jetzt mal Gutenberg nehmen, ja, ich meine, da müssen wir ja keine Populisten sein. Der Mann ist halt einfach eine Karikatur seiner selbst. Ich glaube, dass also mittlerweile ist es ja anscheinend überall tatsächlich so angekommen, aber ich glaube tatsächlich vor eben, das ist ja gar nicht mal so lange her, im Februar, haben das noch viele anders gesehen. Ja gut, aber da können wir jetzt sagen, wir waren Vorreiter, wir haben ihn schon immer karikiert. Und ähnlich sehe ich es mit den Rechten. Also wenn ich jetzt von irgendwelchen Rechten, dummen Deppen, Spinnern und was weiß ich nicht was spreche, ja, die für mich alle wirklich dumm und kleingeistig sind, dann ist es ja nicht so, weil ich sage, okay, das tue ich jetzt auf einer linkspopulistischen Art und Weise, sondern das tue ich, weil die einfach es sich, die schaffen ihren eigenen Bedarf. Ja. Die fordern es ja förmlich heraus und ich Ja, wüsste aber auch ich nicht. glaube, in Anführungsstrichen, auf der anderen Seite wird es ja genauso gesehen. Da denken die ja auch irgendwie, da kommt die Linke an und macht das und das und so, wo ich auch betonen muss, ich sehe mich selber nicht als Linker. Zumindest nicht so, wie mir das oft entgegengebracht wird. Und das ist halt irgendwie, ja, es ist schwierig, weil wir reden ja in Anführungsstrichen über einen Sozialisierungskreis, Sozialkreis, mit dem wir wenig zu tun haben. Also ich weiß nicht, ob du konservative oder rechte Freunde hast. Nee, das würde sich ja schon ausschließen. Das Konservative könnten. Freunde sind immerhin. Nee, auch nicht. Also und ähnliches ist es bei mir. Mein Freundeskreis ist halt eben liberal, und liberal nicht im Sinne der FDP, muss man dazu betonen, ja Ja, die sind auch leider. nicht liberal, die sind scheiße. Und das also eben, wie gesagt, liberal und nicht im Sinne der FDP, und eben teilweise auch links. Und ich habe da keine Berührungspunkte mit den Leuten, über die wir sozusagen reden. Ja doch, die habe ich Oder. ja schon. Also ich habe, na, täglich will ich jetzt nicht sagen, aber mehr als genug oft, also ich sag mal so 3, 4 Mal die Woche, habe ich echte Berührungspunkte mit irgendwelchen total bananen, dummen Nazi-Arschlöchern. Das Ja, habe ich okay, einfach. ich meine, die hat ja jeder, der sich in der Gesellschaft bewegt, irgendwie, aber das ist ja alles so oberflächlich. Nee, ich habe das schon tiefgehend, glaube ich. Also ich könnte jetzt eine Geschichte erzählen, die mich öfters mal verfolgt. Dort, wo ich halt arbeite, beschweren sich halt oft Kunden zum Beispiel, dass wir so viele Ausländer beschäftigt haben. Das kommt oft vor. Ja? Da kommt da irgend so ein Arschloch von Kunde und sagt dann halt, ja hier, warum haben Sie denn so viele Ausländer hier arbeiten? So, ich meine, da fängt es ja schon mal an. Das ist ja schon mal sehr, sehr absurd. Und wenn du das halt öfters mal so hast, so ein, zweimal die Woche, ja, im wahren Leben damit konfrontiert bist, da kannst du auch nur sagen, ey, was ist mit euch los? Das stimmt mit euch nicht. Das sind wahrscheinlich jetzt die 50%, die gerne die NPD nicht verboten hätten. Die sind das wahrscheinlich dann. Ja, das. Und solche Arschlochtouren laufen ja die ganze Zeit ab. Ich meine, ich erlebe das wirklich, vielleicht ist es bei mir und bei uns hier vielleicht anders. Das kann echt gut sein. Aber ich erlebe das an der Kasse beim Bäcker, ich erlebe das bei DM. Da erlebst du das halt. Also es Klar, ist, es. ja, aber es ist ja eben, wie gesagt, es ist trotzdem relativ oberflächlich. Nee, ich glaube, Du, das ist du, schon echt du, du, du, du, tiefgreifend. ja, aber nein, ja, das Problem ist tiefgreifend, aber du hast nur oberflächlichen Kontakt damit. Du unterhältst dich ja nicht sehr lange mit diesen Menschen dann. Du hast ja eben aufgrund deiner Einstellung wahrscheinlich auch ganz schnell ein Bild von denen. Es bleibt da nicht. Aber ja, genau das ist es. Dieses Bild, was ich dann von dem habe, Ja. hat er sich ja selbst geschaffen. Deswegen bin ich ja kein Populist dann mehr. Ja, aber nee, ich glaube, genau das macht dich zum Populisten. Echt? Dieses Bild, was du da hast. Und ich glaube, wir dürfen uns da, und das ist eben das, was ich auch immer wieder gerne betone irgendwie. Wir hatten ja irgendwie bei unserer zweiten Sendung, glaube ich, unser Slogan, unser Sendungsslogan ändert sich ja auch immer wieder. Eigentlich war es ja mehr Einhorn hören und wir sind auch von dem ursprünglichen Konzept immer freier geworden. Und ein Problem ist ja gewesen, dass wir auch ab und zu mal wirklich ordentlichen Quatsch sagen, richtigen Quatsch. Und was sagen wir dann immer, wenn wir Quatsch geredet haben? Du willst das nur hören. Wir haben uns vertan. Aber es ist halt so, dass wir schon auf einem sehr emotionalen, verkürzten Level große Probleme, große Sachen besprechen und genauso bedienen wir ja auch Ängste und Sorgen. Nur eben aus einem Sektor, den man eben normalerweise mit dem klassischen Populismus nicht gleichsetzt. Bei uns sind die Ängste und Sorgen ja nicht mit eben, was weiß ich, Ausländern und Arbeitslosigkeit verbunden, sondern mit Konservativismus und Beschneidung von Freiheiten. Ja, das stimmt. Nur mein Populismus ist nicht oberflächlich. Das ist das Problem. Also ich glaube, ich könnte damit leben, wenn wir jetzt sagen würden, wir sind der populistische Podcast der Nicht-Oberflächlichkeit. Ich weiß nicht, das wäre eine interessante Frage, die ich gerne an die Hörer weitergeben würde. Sind wir oberflächlich? Ich tue mich damit schwer, von mir behaupten zu wollen, dass wir nicht oberflächlich sind. Ja, das war klar, dass Jude das sagt. Das war klar, dass Jude sagt, dass wir oberflächlich sind. Ja, okay. Ja, aber dann ist Jule ja mal auf meiner Seite. Ja, na, wie gesagt, also oberflächlich. Nee, nee, nee. Vermittelt keine Inhalte. Ja, Inhalte vermitteln, das tun wir auch gar nicht. Wir sind auch reaktionär, oberflächlich und reaktionär. Bei Reaktionär auch total. Ja, aber genau das, da gebe ich Jule recht. Wir sind oberflächlich. Ja klar, das bleibt ja auch nicht aus. Das ist ja auch klar. Nur wir sind oberflächlich, weil wir gar nicht bei, nehmen wir doch mal Gutenberg. Den brauchen wir gar nicht mehr tief behandeln, weil sobald wir den Namen sagen, da liegen schon die meisten auf dem Boden. Weil er halt wieder einen Knüller gerissen hat. Da können wir doch gar nicht mehr irgendwie zu sehr drauf einsteigen, oder? Ich weiß nicht, also ich meine, wir könnten natürlich, der Unterschied ist ja, dass wir machen ja eine freie Sendung und fangen an zu reden, suchen uns ein paar Themen raus und gucken, was daraus entsteht. Und das kann einfach auch von der Form her nie unter die Oberfläche gehen, Ja, weil das dann darf es ja würde, auch nicht. das dürfte es auch nicht. Also es hätte wahrscheinlich auch einen ganz anderen, ja, kann man sagen, Entertainment-Faktor dann? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ist das, was wir machen, Entertainment? Auf jeden Fall. Es ist mehr Enter als Infotainment. Ja. Ja, ich sehe es halt auch so, dass es, und da fängt es ja eben an, schwierig zu werden. Und in Anführungsstrichen, wenn wir gesellschaftliche Probleme mit Entertainment verpacken, das kann definitiv nur Populismus sein. Aber nicht so hart an der Oberfläche. Doch. Einigen wir uns darauf. Ich meine, ich sag mal so, ich gebe dir insofern recht, dass vieles sich für Leute erschließt, die öfter zuhören, die vielleicht auch noch obendrauf noch mal meinen Blog lesen und deine anderen Sendungen hören. Aber das ist ja keine Voraussetzung dafür, uns zuzuhören. Nee, du kannst ja sowieso hier nicht spontan einschalten. Also wenn du hier spontan einschaltest, dann denkst du, okay, die beiden sind total verrückt. Ja. Das stimmt obendrauf auch noch mal. Also wir sind tatsächlich, also ich stehe dazu, wir sind eine sympathische Form des Populismus, das gibt es auch. Sind wir vielleicht der hornige Populismus? Ich weiß nicht, ich bezeichne das ja immer als Einhornismus ist Neugier, ist ja, auch ein bisschen Wahnsinn und aber auch eben ein Sinn für Ungerechtigkeiten. Das ist schön. Wir sind Populisten mit dem gewissen Aufklärungsgetriebenen der Ungerechtigkeit entgegen. Auf einem Horn reitend gegen die Ungerechtigkeit. Jetzt sind wir wieder sehr populistisch. Ja, ich jetzt. Ja. Nee, also ja, also ich meine, ich glaube da, ja, ich glaube, das musst du leider anerkennen. Horn ist nur das Synonym fürs männliche Genital. Mit sehr viel Autoerotik. Sehr schön. Ja, was haben wir noch auf dem Zettel? Haben wir noch was? Wir haben eigentlich nichts mehr auf dem Zettel. Wir haben festgestellt, die frustrierende Situation, dass wir eben Populisten sind. Ja, du. Was? Ich? Ja, du Ich bin bist. Populist und du bist keiner? Ich bin weniger Populist. Okay. Gut. Ich denke, das könnte unser Schlusswort für heute sein. Ein Wenn. Populist und einer, der es weniger ist. Was machen wir denn nächste Woche, Rio? Das, was wir immer machen, Daniel. Ah, die Weltherrschaft an uns reichen. Sagt Tschüss. Tschö.